Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Heute am Mikrofon Jörg-Peter Ohrbach. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ohrensausen. Heute hören Sie den 7. und letzten Beitrag in unserer Reihe China und Olympia. In Ehrgeiz und Ehre nehmen wir den sportlichen Aspekt inklusive Dopingproblem unter die Lupe. Dazu geben wir Tipps zum Thema Insektenplagen im Sommer. Wir wünschen gute Unterhaltung. Ehrgeiz und Ehre. Chinesische Athleten haben Gold im Blick. Vor 4 Jahren, bei den Olympischen Spielen in Athen, holten die Chinesen 32 Goldmedaillen. Über 600 chinesische Athleten und Athletinnen haben sich jetzt für die Heimspiele 2008 in Peking qualifiziert. Experten gehen davon aus, dass China die Nationenwertung gewinnen kann und will. Da stellt sich automatisch die Frage, wie viel Doping ist mit im Spiel? Sportliche Leistung. Während China in einigen Disziplinen wie Tischtennis, Gewichtheben oder Turmspringen schon seit längerem Erfolge erzielt, soll nun auch in anderen Bereichen die Weltspitze erobert werden. Die Olympischen Spiele 2004 in Athen waren dabei so etwas wie eine Generalprobe und die Chinesen erreichten in der Nationenwertung mit 32 Gold, 17 Silber und 14 Bronzemedaillen Rang 2 nach den USA. Dabei hatten die Verantwortlichen noch viele relativ junge Spitzensportler ins Rennen geschickt, deren Hauptauftrag es war, Erfahrungen zu sammeln. Das Ziel für die Olympischen Spiele 2008 steht auf jeden Fall fest. China will an der Spitze des Medaillenspiegels stehen. Welche Rolle dabei das Thema Doping spielt, ist Gegenstand unzähliger Spekulationen. Gerade im Bereich Schwimmen und Leichtathletik untergruben Dopingfälle in der Vergangenheit mehrfach die Glaubwürdigkeit der chinesischen Spitzensportler. Im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2008 hat sich die chinesische Führung das ehrgeizige Ziel sauberer Spiele gesetzt. Dazu wurde ein umfangreiches, eigenständiges Anti-Doping-Programm entwickelt. Die drei Grundsätze: unbeugsame Regeln, unbeugsame Tests und unbeugsame Bestrafung sollen dabei zum Erfolg gegen Doping führen. Eine ständig steigende Zahl an Dopingkontrollen soll Übeltäter überführen. Zu den besonders anfälligen Sportarten für Doping gehören auch in China Schwimmen, Gewichtheben, Leichtathletik, Ringen, Rudern und der Radsport. Angesichts des enormen Leistungsdrucks und immer neuer Substanzen auf einem gerade in China blühenden Schwarzmarkt für Dopingmittel ist der Kampf der Verantwortlichen gegen Doping in den Reihen des chinesischen Hochleistungssports noch lange nicht gewonnen. Frauenpower. Die chinesischen Schwimmerinnen gelten seit vielen Jahren als Favoritinnen im Kampf um Medaillen. 1996 sorgte die aus Shanghai stammende Schwimmerin Li Yingji für Schlagzeilen. Sie errang bei den Olympischen Spielen in Atlanta die Goldmedaille über 100 Meter Freistil, wobei aufgrund ihres äußerst muskulösen Körpers im Zusammenhang mit vermutetem Doping kritische Stimmen laut wurden. Die Goldstrategie, das ehrgeizige Programm, das die Athleten des chinesischen Hochleistungssports an die Spitze der Welt katapultieren soll, setzt bewusst auf den Frauensport. Frauen sind nach Ansicht des Nationalen Olympischen Komitees Chinas besser führbar und zeigten im Training eine bessere Arbeitsmoral. Wobei neben Trainingsfleiß auch die psychische Belastbarkeit der Sportler ein wesentliches Element darstellt, das über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Der Druck auf die Athleten ist hoch. Der Sieger ist der König, dem Verlierer bleibt die Verachtung, sagt ein altes chinesisches Sprichwort. Eine weitere Begründung für den hohen Frauenanteil im chinesischen Olympialager ist die Einschätzung der chinesischen Sportfunktionäre, dass die physischen Voraussetzungen der weiblichen Sportler besser der internationalen Konkurrenz entsprechen, zumal der Hochleistungssport der Frauen in vielen anderen Ländern vernachlässigt werde. Akrobatik und Kraft. Wer Chinas Turnerinnen und Sportgymnastinnen zusieht, wenn sie ihre Übungen scheinbar mühelos und mit großer Eleganz vorführen, spürt die große Nähe, die diese Kunst zur Akrobatik aufweist. Akrobatik gehörte im alten China zur Festkultur. Während der Tang-Dynastie kam es über die Seidenstraße zu vielfältigen Kontakten zwischen dem Westen und dem Reich der Mitte. Fremdartige Musikinstrumente und Unterhaltungskünstler aus dem Westen gaben der aristokratischen Unterhaltungskultur neue Impulse. Gesang, Tanz und Akrobatik erlebten eine Blütezeit. Aber auch in den folgenden Jahrhunderten gehörte Akrobatik zur traditionellen Unterhaltungskultur und ist bis heute Teil der berühmten Pekingoper. Bei der 40. Kunstturn-Weltmeisterschaft in Stuttgart 2007 bewiesen Chinas Turner und Turnerinnen erfolgreich ihre Zugehörigkeit zur Weltspitze. Yang Wei, Weltmeister von 2006, brillierte durch eine gelungene Mischung aus Kraft und Eleganz. Bei den Frauen zählt Cheng Fei zu den großen Hoffnungen beim Turnen. Ihren ersten internationalen Titel holte sie 2005 und ein von ihr erstmals ausgeführter akrobatischer Sprung wurde nach ihr Cheng benannt. Cheng Feis Laufbahn ist geradezu idealtypisch für die Sportförderung junger Turntalente in China. Sie stammt aus einer Arbeiterfamilie, ihre Eltern brachten sie zu einer der vielen Sportschulen. Zuerst sollte es wohl Tischtennis sein, doch über Kontakte der Eltern kam sie zum Turnen, wo ihr Talent rasch erkannt wurde. Für eine weitere sportliche Förderung fehlte den Eltern das Geld und so heißt es, dass sie neben ihrer eigentlichen Arbeit noch Handschuhe gestrickt haben sollen, um das notwendige Schulgeld aufzubringen. Mit der Aufnahme ins Team der Provinz Hubei gehörten diese Sorgen der Vergangenheit an. Denn ab dieser Ebene kümmert sich der Staat um die Förderung seiner Hoffnungsträger. Der nationale Hoffnungsträger. Liu Xiang, der Superstar im Hürdenlauf, hat es geschafft. Kein Leichtathlet hatte je eine größere Popularität in China. Nie stand ein Asiate in dieser Disziplin in einem Weltmeisterschaftsfinale. Auch ist er der erste Asiate, der je eine Goldmedaille bei Olympischen Spielen im Hürdensprint gewonnen hat. Liu Xiang ist aber weit mehr als ein erfolgreicher Hochleistungssportler. Als Einzelkind einer ganz gewöhnlichen Familie aus Shanghai scheint dieser junge Mann dank seiner herausragenden Leistungen und seiner Ausstrahlung das Potenzial zu einem modernen Helden Chinas zu haben. Anders als die meisten Hochleistungssportler erzielte Liu Xiang mit seinen Medaillen bereits derart hohe finanzielle Gewinne, dass er längst ein wohlhabender Mann ist. Neben den Preisgeldern und Prämien bringen ihm Sponsorenverträge zusätzliche Millioneneinkünfte. Sein Konterfei ziert Coca-Cola-Dosen, Sportartikelhersteller und Kreditkartenfirmen werben ebenfalls mit ihm. Liu Xiang ist präsent in allen Medien und häufig im chinesischen Fernsehen zu sehen. Eine zusätzliche Karriere als Popstar hat er nach ersten Versuchen wegen der Olympischen Spiele 2008 vorerst zurückgestellt. Trotz seines Reichtums und seines Images als Sportikone wird von der Presse betont, dass Liu Xiang sich zu bescheiden vermag. Es bleibt spannend, ob Liu Xiang dauerhaft dem Druck der Öffentlichkeit und des großen Geldes widerstehen kann und ob es ihm gelingt, sich trotz der Verlockungen des Ruhmes als Prototyp des integren Sportlers zu behaupten. Bisher scheint er es zu schaffen und folglich gilt er weiterhin als nationaler Hoffnungsträger bei den Spielen 2008. Leichtathletik im Fokus. Die Leichtathletik kann in China auf keine lange Tradition zurückblicken. Erst nach Gründung der Volksrepublik orientierte man sich an dem sowjetischen Vorbild und förderte neben anderen Sportarten auch die Leichtathletik. Mit den sensationellen Erfolgen des Ausnahmeathleten Liu Xiang hat in China das Interesse an der Leichtathletik generell zugenommen. Sogar die Enttäuschung über lediglich 3 Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen 2000 und 2004 wurde durch das Charisma Liu Xiangs gedämpft. Er gilt nun den Chinesen als lebender Beweis, dass es China trotz seiner mageren Erfolgsbilanz in der Vergangenheit gelingen könnte, zukünftig auch in der Leichtathletik, in der sehr viele Einzelmedaillen vergeben werden, den Anschluss an die Weltspitze zu schaffen. Immerhin geht es um 47 Wettkämpfe, die gegen Ende der Spiele noch einmal einen wesentlichen Ausschlag für die Gesamtwertung geben dürften. Diesen Beitrag können Sie auch im Internet unter wissen.de/China2008 nachlesen. Der aktuelle Programmtipp der Wissen.de Redaktion. Das Picknick im Grünen, die Kaffeetafel auf der Terrasse, die laue Nacht am See und immer dieses Summen. Wespen, Fliegen, Mücken und Co. machen den Sommer zur Qual. Überall kribbelt, krabbelt, zwickt und piekst es. Doch Stich ist nicht gleich Stich. Wir zeigen, welche der kleinen Plagegeister wirklich zu fürchten sind. Und vor allem, wie sie sich vor ihnen schützen können. Alle Infos unter wissen.de/insekten. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Im Internet unter audio.wissen.de.